Stille! Stille! Stille! Stille! Nachdem nun der Präsident des heutigen Blutgerichts, Stadtdirektor Dr. Ludwig Pfister, die vollzählige Anwesenheit des Gerichts festgestellt hat, erhebt er sich mit entblößtem Haupte, den Gerichtsstab als Zeichen seiner Würde in der Hand. Weil nun dieses Blutgericht gehörig besetzt und es gerechte Zeit ist, so eröffne ich es hiermit im Angesichte des Himmels und der Erde. Im Namen des allmächtigen Gottes, des Obersten der Richter, welcher die Herzen und Nieren der Menschen ergründet und die Haare auf ihren Scheiteln gezählet hat. Im Namen seiner königlichen Hoheit, Karls, von Gottes Gnaden Großherzoges zu Baden, Herzogs zu Thüringen, Landgrafen zu Nollenburg, Grafen zu Hanau, unseres allergnädigsten Fürsten und Herrn. Und Kraft meines Amtes ist dieses Blutgericht eröffnet. Die Richter setzen sich wieder. Die 6 Delinquenten hingegen werden durch Handzeichen aufgefordert, sich zu erheben und die weißen Mützen vom Kopfe zu nehmen. Denn jetzt ist es an der Zeit, das vom großherzoglichen Hofgerichte gefällte Todesurteil zu verlesen. Erwartungsvoll starrt alles auf den mit schwarzem Tuche verhangenen Tisch, in dessen Mitte, unter den gekreuzten Säbeln, der Richter das aufgerollte, schicksalhafte Papier legt. Ihr Diener des peinlichen Gerichts, rufet! Wer Ohren hat zu hören, der höre! Während nun das Todesurteil von einem Sekretär des Stadtamtes Heidelberg mitsamt den Begründungen der Mannheimer und Karlsruher Richter verlesen wird, wollen wir uns noch einmal kurz mit den Hintergründen, mit den Lebensläufen der Raubmörder beschäftigen. Durch die dicht gedrängte Menschenmenge hindurch sehe ich als Erste, vorn neben ihren Seelsorgern, die beiden Jüngsten der Raubmörder, Andreas Petri und Sebastian Lutz, von denen ja immer noch das Gerücht geht, dass sie zur Tatzeit, also vor über einem Jahr, noch keine 18 Jahre alt gewesen sein sollen. Doch wie dem auch sein mag, sie beide müssen heute als Erste unter das Schwert des Scharfrichters. Sebastian Lutz mit dem Spitznamen Basti von Neckargerach, etwa 19 Jahre alt. Ja, mal schade, dass dieses schöne Geschöpf Gottes der physischen Zerstörung preisgegeben werden muss. Ein von Gesicht wohlgebildeter, nach Körper- und Gliederbau ganz proportionierter, fein organisierter Mensch. Basti ist überaus musikalisch. Lange Zeit trieb er sich mit Bänkelsängern, englischen Reitern, Marionettenspielern, Seiltänzern und Falschspielern herum, bis er durch die Liebe zu einer Weibsperson, Margareta Petri, der Tochter des berüchtigten Schwarzen Peters, verführt und an die Räuber gebunden wurde. Der Basti ist von allen der aufgeweckteste, munterste und frechste. Der Erzbösewicht Hölzerlips sagte einmal über ihn: Basti ist der härteste von uns allen. Wenn er als Räuber bis zu seinem 30. Jahre fortgelebt hätte, so wäre der Schinderhannes nichts gegen ihn gewesen. Andreas Petri, alias Köhlers Andres, 18 bis 19 Jahre alt, ist ein unzertrennlicher Freund des Basti. Beide pflegten zusammen auf Jahrmärkten und Bauernhochzeiten zu musizieren. Andreas Petri ist vielleicht der bedauernswürdigste von allen, denn er büßt die Schuld seiner nichtswürdigen Eltern. Als Sohn des schrecklichen Schwarzen Peter wurde er von diesem schon als Bube auf Straßenräubereien und Einbrüche mitgenommen und zu einem Ungeheuer erzogen. Er ist bis heute noch nicht konfirmiert. Sein Blick ist verschlagen und unstet wie der eines Verfolgten. Er fühlt, dass die Menge seiner Verbrechen eine Folge seiner schlechten Erziehung ist und flucht seinen Eltern Tod und Hölle. Philipp Friedrich Schütz, vulgo Manne Friedrich, gilt als einer der Haupträuber. Er ist über 30 Jahre alt und in Kopenhagen im Königreiche Dänemark gebürtig. Seine Eltern waren jedoch in Frücht bei Koblenz als Bauersleute wohnhaft und nährten sich dort selbst zwar ärmlich, aber ehrlich. Auf Wunsch ihres Grundherrn, des Freiherrn von Stein, siedelte die ganze Familie nach Dänemark, um dort dem Grafen Schimmelpfennig, der auf seinen Gütern den Tabakbau einführen wollte, dienstbar zu sein. Sie ließen ihr Wohnhäuschen und etliche Stück Land in Frücht zurück. Die Versuche im Tabakbau scheiterten jedoch nach einigen Jahren und auch der alte Schütz starb in der Fremde. Seine Witwe kehrte nun mit ihren Kindern nach Frücht zurück und hoffte, ihre verlassene Hütte wieder beziehen, ihre Felder verpachten und sich und ihre Kinder auf diese Weise unterhalten zu können. Allein ihre Hoffnung hatte sie getäuscht. Haus und Habe waren verschuldet und auf Drängen der Gläubiger schließlich versteigert worden. Nur ein paar Gulden blieben zurück. Die mittellose Mutter Schütz wurde nunmehr mit ihren Kindern nicht länger in ihrem Heimatorte geduldet und sah sich gezwungen, als Vagantin, indem sie sich und ihren kleinen Kindern durch Korbflechten und Betteln das Brot zu schaffen suchte, auf den Landstraßen von Ort zu Ort zu ziehen. So brachte der an sich lobenswerte Eifer des Grafen Schimmelpfennig, den Tabakbau im Dänischen Reich zu fördern, eine redliche deutsche Familie in Not und Elend und den Manne Friedrich unter die Räuber. Manne Friedrich lernte auf seinen Wanderungen zunächst das Korb- und Wannenmachen, näherte sich aber auch gelegentlich als Landarbeiter, Bänkelsänger und Märchenerzähler. Er ist nach dem Urteil des Untersuchungsrichters von allen zum Tode Verurteilten der manierlichste, gebildetste und klügste, kann nicht nur viele Räuber- und Vagantenlieder aus dem Kopf hersagen, sondern auch zahlreiche Bibelstellen und Gesangbuchverse. Während seiner Kerkerhaft hat er auch ein Lied über den Hemsbacher Raub geschrieben und komponiert. Er hat es während seiner Kerkerhaft in Mannheim und Heidelberg des Öfteren gespielt und gesungen.